Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Verehrte Hörerinnen und Hörer, es freut mich, dass Sie bei unserer heutigen Folge von Krimi im Doppelpack dabei sind. Am Mikrofon begrüßt Sie Clarisse Cosset. Heute Abend stehen die Dialoge im Mittelpunkt. Es spielen keine großen Ensembles, es wird nicht viele Geräusche geben, nur die entscheidenden, keine Verfolgungsjagd oder ähnliches, wenig Action. Einzig die Macht des Wortes und das Talent der Schauspieler sind die Zutaten der Kriminalhörspiele, die Sie gleich hören werden. In dem ersten Stück erfreuen wir uns an zwei gestandenen Schauspielern, zum einen Walter Niklaus, der in unzähligen Fernseh- und Hörspielproduktionen mitwirkte und viele Jahre Sherlock Holmes seine Stimme für die deutsche Synchronfassung der Fernsehfilme lieh, und zum anderen Gerd Grasse, den ich heute Abend besonders ehren möchte. Ich möchte den liebenswürdigen, stets gut vorbereiteten, gerne lektorierenden, immer zuverlässigen Kollegen würdigen, den ich seit Beginn meines Radiolebens kenne. Er hat uns viele schöne Hörspiel- und Radiostunden in den letzten Jahrzehnten beschert. Die samtige Stimme, die Freundlichkeit, die Genauigkeit, die diskrete Art. Danke dafür. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Gerd Grasse aus vielen Hörspielen und Filmen, die er synchronisiert hat, aber auch aus den Fernsehproduktionen vom Polizeiruf 110, bei denen er mitgewirkt hat. Und nun hören wir ihn in einer Paraderolle als Ted Taylor an der Seite von Walter Niklaus als Mr. Buttermoon in dem Kriminalhörspiel »Die Schlinge«, ein Krimi mit hoher literarischer Qualität, gewählten Ausdrücken und leicht rätselhaften Bildern mitten in der nordamerikanischen Wüste. Diese endlosen Nachmittage. Die Tür ist offen, Carmen. Ich will jetzt keinen Tee, ich stell das Tablett auf den Tisch. Wollen wir morgen nach Battletown fahren, Mary? Verzeih, Mister, ich bin nicht Mary. Was fällt Ihnen ein? Wer hat Ihnen erlaubt, hier hereinzukommen? Sie, Mister. Come in, haben Sie gesagt. Aber Sie wissen, dass Sie nicht gemeint waren. Jetzt weiß ich es. Mein Großvater hat mir erzählt, zu seiner Zeit gab es im amerikanischen Westen nur zwei Begrüßungsformen. Man bekam einen Whisky in den Bauch oder man bekam eine Kugel in den Bauch. Folgen Sie der zweiten Variante? Ich habe Sie nicht hierher gebeten. Erlauben Sie, dass ich mich trotzdem vorstelle. Billy B. Buttermoon. Eigentlich William B. Meine Freunde nennen mich Butty. Ich heiße Ted Taylor. Wie kommen Sie in diese gottverlassene Gegend? Wer weiß schon, welche Gegend Gott verlassen hat, Mr. Taylor. Lebt er in Frisco oder in den Schluchten von Manhattan? Hier ist viel Platz, auch für Gott. Ich bin auf dem Wege nach Little Bay, aber mein Toyota kocht, er braucht eine Pause. Hier ist kein Salon. Ich störe Sie nicht bei Ihrer Arbeit. Setzen Sie sich. Wollen Sie einen Bourbon? Da sage ich nicht nein. Mit Soda? Bin ich ein Schotte? Okay, Sie haben ganz vernünftige Ansichten. Cheers. Cheers. Noch einmal, lassen Sie sich nicht stören. Ich säge nur die letzte Ecke nach aus, damit Mary sauber machen kann. Mary ist Ihre Frau? Ah, meine Haushälterin. Und Sie wohnen schon immer hier? Geht Sie das was an? Entschuldigen Sie. Gießen Sie sich noch ein, wenn Sie wollen. Ich wohne erst ein paar Monate hier. Ich dachte es mir. Wieso? Sind Sie Hellseher? Nein, dazu muss man kein Hellseher sein. Das ist ein altes Haus, vermutlich viktorianischer Stil. Als Holz noch Holz und Stein noch Stein war, bequem und ein bisschen abgewetzt. Wie ein alter Sattel. Aber die Einrichtung ist neu. Die Lampe, der Sessel, die Vorhänge und die Schallplatten da drüben sehen aus, als hätte man sie eben erst ins Regal gestellt. Darf ich sie mir mal ansehen? Wen? Die Platten. Bei Schallplatten bin ich neugierig. Ich habe selber eine kleine Sammlung. Jazz natürlich. Oldtime oder Modern? Ein paar frühe Stücke sind darunter. Joe Oliver, Fred Capert. Aha. Originalaufnahmen? Nur wenige. Ist ja nicht viel erhalten geblieben. Aber Ihre Sammlung ist viel reicher. Aha. Die frühen Aufnahmen der Piaf, Charles Aznavour, die Knef, Wissotsky, nie gehört. Ein Russe, phänomenal. Ah ja. Und hier, Titi. Mögen Sie ihn? Tja, wissen Sie... Wenn Frank Sinatra einen Sohn hätte, müsste er Titi heißen. Ein Bon mot. Vielleicht hat es Frankie Boy selbst in Umlauf gebracht. Ich stehe auf Titi. Nur die Abkürzung Titi finde ich albern. Sie riecht nach rosa Limonade. Kennen Sie seinen richtigen Namen? Keine Ahnung. Tobias Turteltaube. Turteltaube? Aber so heißt man nicht. Eben. Stellen Sie sich vor, in einem New Yorker Nachtclub würde Mr. Tobias Turteltaube angekündigt. Die feinen Krähen an den Tischen hätten ihm die Augen ausgehackt. Und so blieb nur Titi übrig. Kannten Sie ihn? Ah, wo denken Sie hin? Aber es ist ja genug über ihn geschrieben worden, damals. Schade, dass man mit dem eigenen Tod kein Geschäft machen kann. Titi wäre heute ein reicher Mann. Dafür hat seine Plattenfirma ein Riesengeschäft gemacht, ein Boom von 4 Monaten. Toter Star, guter Star. Aber jetzt lässt der Boom nach, obwohl das Rätsel seines Todes noch immer ungelöst ist. Die Zeitungen schrieben, er sei mit einer chinesischen Vase erschlagen worden. Aber von wem? Man sagt, er hatte keine Feinde. Für einen Raubmord gibt es kein Indiz, nichts fehlt, keine Tür aufgebrochen, kein Fenster eingeschlagen, das FBI ist ratlos. Vielleicht ein Terrorist? Den lässt man nicht in die Wohnung, mit dem trinkt man auch keinen Whisky. Also ein Mord ohne Mörder. Und ohne Motiv. Und ohne Sinn. Hat man seine Frau befragt? Sie sagt nichts mehr. Ich verstehe sie nicht. Es gibt Frauen, die schreien den Schmerz aus sich heraus, hemmungslos wie ein Tier. Andere weinen in sich hinein, ein stiller, unstillbarer Tränenstrom. Und wieder andere erstarren im Schmerz. Sie vereisen innerlich oder versteinern und werden für immer stumm. Zu ihnen gehört Betsy T. Man hat sie in eine Anstalt bringen müssen. Man müsste den Mörder finden. Vielleicht würde das auch Betsy T. helfen. Sind Sie vom FBI? Sehe ich so aus? Sie reden wie ein Bulle. Das FBI hat clevere Leute, die wissen, wie man eine Schlinge knüpft und wie man sie fester und fester zieht. Bis der Täter nicht mehr entweichen kann und... Erstickt. Wollten Sie das sagen? Haben Sie gewusst, dass sich viele Mörder selbst der Polizei stellen? Weil sie in der Schlinge zappeln? Ja. Aber die tödliche Schlinge legt nicht die Polizei. Die Täter ersticken an ihrer Angst. Sie sitzt ihnen wie ein Alp auf der Brust. Sie macht ihnen den Hals eng. Sie erwürgt sie. Sie hätten Kriminalschriftsteller werden sollen. Sie sind wohl einer. Krimi-Autoren fahren nicht in einem abgeklapperten Toyota über Land. Aber sie interessieren sich für Verbrechen. Sie nicht? Für die Aufklärung des Titi-Mordes sind $10,000 ausgesetzt. Jetzt verstehe ich Sie endlich. Wirklich? 10.000? Das ist eine schöne Summe. Aber sie reizt mich nicht. Mich reizt das Eingeständnis, das hinter dieser Prämie steckt. Wir, gesteht das FBI, wir finden den Mörder nicht. Er ist kein gewöhnlicher Schlagetod. Den hätten wir in 4 Monaten gefangen. Oder er hätte sich verraten, oder andere hätten ihn verraten. Die Muster sind bekannt, auch ein Mord hat seine Regeln. Aber hier wurde dagegen verstoßen. Doch von wem? Vom Mörder? Oder vom Ermordeten? Vielleicht von beiden? Das will ich wissen. Dann setzen Sie sich in Ihr Auto und fahren Sie los. Hier werden Sie keine Antwort auf Ihre Fragen finden. Vielleicht doch. Nehmen wir an, dieser Mörder ist kein Killer, sondern ein armes Schwein, dem ein Mord passiert ist. Jetzt hat er Angst. Angst vor sich selbst. Hören Sie endlich auf. Sie sind ja ein Sadist. Ein dreckiger, mieser Sadist. Früher hätte man eine solche Beleidigung mit einer Kugel beantwortet. Aber haben Sie keine Sorge, ich... bin Ihr Gast, ich trinke Ihren Bourbon, vor allem aber, ich verstehe Sie. Beschimpfen Sie mich, Taylor, aber sagen Sie mir, haben Sie Titi umgebracht? Erwarten Sie auf diese Frage eine Antwort? Ja. Hier ist sie. Nein. Und nun bitte ich Sie zu gehen. Tja, dann. Sie sagten, Sie leben hier seit Mai? Ach, sagte ich das? Am 3. Mai starb Titi. Und der Schluss folgern Sie? Sie müssen zugeben, es passt gut zueinander. Kommt die Plattensammlung hinzu, Titi komplett? Dann müsste ich auch der Mörder der Piaf sein. Sie waren zur Zeit seines Todes in derselben Stadt wie er. Sie waren doch in Baltimore, Taylor. Und wenn? Und Sie wissen verdammt gut über Titi Bescheid. Das nennt man eine Indizienkette. Sehen Sie mich nicht so finster an. Ich weiß doch, dass Sie Titi nicht ermordet haben. Nirgends ist der Himmel so hoch wie im Mittelwesten. Erlauben Sie noch eine Frage? Nein. Ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie voll und ganz, aber wenn Sie nicht der Mörder sind, sind Sie vielleicht der Ermordete? Sind Sie übergeschnappt? Das ist keine Antwort. Welche Antwort soll ein lebender Mann geben, wenn man ihn fragt, ob er ein toter Mann ist, nachdem man behauptet hat, er habe diesen lebenden Mann in einen toten Mann verwandelt? Das ist Sarkasmus, aber es ist auch keine Antwort. Mr. Taylor, sind Sie Titi? Sehe ich ihm ähnlich? Sie sehen ihm auffällig unähnlich. Titi war bartlos, Sie tragen Vollbart. Titi war blond, Ihr Haar ist fast schwarz. Ich würde sagen, es ist angestrengt schwarz. Titi war ein Modegag, Sie tragen Jeans und Rollkragenpullover. Aber das ist doch lächerlich. Noch einen Moment. Es gibt auch Übereinstimmungen. Titi war 36, das ist Ihr Alter. Titi hatte ungewöhnlich helle Augen. Ihre dunklen Haare, Mr. Taylor, lassen Sie noch heller erscheinen. Und schließlich, Titi war 1,84 groß. Wie viel bringen Sie an die Messlatte? Ich habe noch einen letzten Beweis. Titi war nicht immer Sänger. Er hat einen soliden Beruf erlernt. Er hat diesen Beruf geliebt. Falls ich einmal nicht mehr singen kann, soll er gesagt haben, kehre ich an meine Hobelbank zurück. Aber das wissen Sie besser als ich, Mr. Taylor. Hinter seinem Arbeitszimmer mit dem teuren Steinway hatte Titi eine kleine, vorzüglich eingerichtete Tischlerwerkstatt. Ja und? Nichts in diesem Hause erinnert an Titi. Nur diese Werkbank da drüben und Ihr perfekter Umgang mit der Säge. Was wollen Sie? Die Wahrheit. Ihre wahre Identität. Ich bin nicht Ihr Feind. Mein Inquisitor. Die Schlinge um Ihren Hals habe nicht ich gelegt. Sie leben seit 4 Monaten in dieser Einöde, immer in der Angst, jemand könne den Strick zuziehen. Ich habe Ihnen nur bewusst gemacht, wie mühsam Ihr Atem schon geht. Sie spüren schon... Stopp, Mr. Buttermoon. Kein Wort mehr. Sie haben einen Mörder gesucht, aber keinen gefunden. Wenn Sie noch einen einzigen Satz aussprechen, gibt es in diesem Hause einen Mörder. Und Sie, Mr. Butty, sind dann zweifelsfrei der Ermordete. Scheren Sie sich raus, Mann! Okay. Okay, Mr. Taylor, ich fahre. Ich werde schnell fahren, denn ich habe eine weite Reise vor mir. Sie wollen nicht wissen, wohin ich fahre? Ich sage es Ihnen trotzdem. Nach Seattle. Tja, dann. Was wollen Sie in Seattle? Antwort auf Fragen, die hier ohne Antwort geblieben sind. In Seattle hatte Titi einen seiner letzten großen Erfolge, 12 Tage vor seinem Tod. Seltsamerweise hat keines der zentralen Blätter davon Notiz genommen. Aber die regionalen Blätter, der Seattle Walker, der Independent, haben ausführlich darüber geschrieben. Seltsam, finden Sie nicht, Mr. Taylor? Es ist seltsam, denn die zentralen Zeitungen haben einen Auftritt von Titi besprochen. Doch der hat, behaupten sie, in einem Vorort von Washington stattgefunden. Und nun kommt die Überraschung. Getty war an diesem Tag in Washington. Dafür gibt es verlässliche Zeugen. Er hat sogar ein Interview gegeben, das die Washington Post am nächsten Tag veröffentlicht hat. Ich frage Sie zum letzten Mal, was wollen Sie von Ihre Hilfe. Wie viel? Halten Sie mich für einen Erpresser? Gibt es noch eine andere Erklärung? Es ist schade, Mr. Taylor, es ist schade, dass Sie noch immer einen Feind in mir sehen. Dabei könnten wir uns verständigen. Einmal, mit Gewissheit einmal zumindest, hat es einen doppelten TT gegeben. Aber vielleicht gab es ihn, oder soll ich sagen Sie, viel öfter. Ich habe zusammengetragen, wo TT in den letzten Jahren öffentlich aufgetreten ist. Er war immer ein fleißiger Sänger. Man denkt manchmal, wenn einer erst berühmt ist, hat ein bequemes Leben, ein paar Fernsehauftritte, im Übrigen La Dolce Vita. Für Titi stimmt das nicht. Er ist selbst in ein abgelegenes Village gefahren, um dort am Sängerfest mitzutun. Sagten Sie was? Ich höre Ihnen zu. Vor 2 Jahren, das ist auf den Tag genau festzustellen, wurde aus dem Arbeitseifer Arbeitswut oder Besessenheit. Kaum ein freier Tag, ständige Reisen mit dem Auto, mit dem Jet. Sagen wir es unumwunden, auf dem Computer kann man solch ein Arbeitspensum zusammenbauen. In der Praxis ist es von einem Menschen nicht zu bewältigen. Also hat Titi eine Doppelexistenz geführt? Wenn Sie recht haben, gab es 2 Titi, von denen einer lebt und einer tot ist. So ist es. Dann frage ich Sie, welchen Titi suchen Sie, Mr. Buttermoon? Den Toten oder den Lebenden? Den Toten Titi brauche ich hier nicht zu suchen. Natürlich geht es um den Lebenden. Es geht um Sie. Ja. Ja, jetzt ist die Schlinge festgezogen. Früher, habe ich gelesen, hat man sie eingeseift, ehe das Opfer zum Schafott geführt wurde. Ich bin nicht Ihr Henker. Okay. Setzen Sie sich noch einmal an. Lassen Sie uns gemeinsam ein Glas trinken. Auf Ihr Wohl. Auf das Wohl von Titi, Mr. Taylor. Nun denn, auf unser Wohl. Ja, ich bin Titi. Man kann seine Identität nicht abstreifen. Sie haben es gleich gemerkt. Ich hatte nur eine Vermutung. Ah, nicht zu bescheiden. Ich habe gleich gespürt, dass Sie auf der richtigen Fährte waren. Es begann vor 2,5 Jahren. Vor einem Konzert. Ich saß vor dem Spiegel im Umkleideraum. Plötzlich sah ich mich 2-mal. Zuerst dachte ich an eine Halluzination, aber als ich mich umdrehte, sah ich einen leibhaftigen Doppelgänger, das geborene Double. Wer war dieser Mann? Ein armer Hund, Sohn polnischer Einwanderer, die inzwischen verstorben waren. Er hieß Janek, war arbeitslos, schlecht gebildet und einsam. Er hatte nichts als eine Ähnlichkeit mit mir. Die Mädchen drehten sich nach ihm um. Und nun endlich stand er mir gegenüber. Also hatte er die Idee mit dem Double? Nein. Meine Frau Betsy war meine Managerin. Ich denke, ihr Plan wurde schon an diesem ersten Abend geboren. Sie kümmerte sich um Janek, sie besorgte ihm ein Zimmer, ging mit ihm einkaufen und zum Friseur. Das Lächerliche dabei war, damals fand ich es lächerlich, dass sie aus Janek immer mehr einen zweiten TT machte. Er trug Anzüge wie ich, Hemden und Schuhe wie ich, er musste sogar meine Frisur nachahmen. Bei seinem ersten Besuch war mir Janek sehr ähnlich. Nach 8 Wochen war er eine Kopie von mir. Wir beide empfanden das als einen großen Ulk. Für Betsy war es mehr. Beim nächsten Konzert wagte sie den ersten Versuch. Welchen Versuch? Es war in Philadelphia. Damals war Janek schon mein Reisebegleiter. Oder er war Betsys Begleiter. Ich weiß es nicht. Das Konzert war sehr erfolgreich und als mich das Publikum nach 20 Minuten noch immer herausrief, sagte Betsy zu Janek, geh jetzt du. Janek ging, verbeugte sich, lächelte, verbeugte sich noch einmal. Niemand im Saal bemerkte den Schwindel, daraufhin riskierte Betsy den 2. Versuch. Erzählen Sie. Nehmen wir erst noch einen Whisky. Cheers. Wie gut kennen Sie das Showgeschäft, Mr. Buttermann? Wissen Sie, dass 90% aller Sänger mit dem Playback-Verfahren arbeiten? Sie stehen auf der Bühne und singen, aber was das Publikum hört, ist eine perfekte Studioaufnahme, die gleichzeitig vom Band eingespielt wird. Da alles über Lautsprecher läuft, können selbst Profis kaum unterscheiden, was echt und was Konserve ist. Ich verstehe. Eines Abends verbeugte sich Yannick nicht nur, sondern... Ja. Betsy hatte hart mit ihm gearbeitet, damit er die nötige Lippensynchronität erreichte. Als Zugabe ließ sie einen meiner Erfolgstitel einspielen. Yannick trat auf die Bühne und sang. Perfekt. Es gab Riesenbeifall, er trat bescheiden hinter den Vorhang und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Ich hatte Angst ausgestanden, verstehen Sie? Ich, nicht er. Alles Weitere kann ich mir vorstellen. Wirklich? Aus dem einstudierten Solo wurde ein ganzes Programm und eines Tages begannen sie zu zweit zu arbeiten. Auch Betsys Idee? Ja. Wie viel bekam Yannick? 20 von 100. Betsy war ein Genie beim Zusammenstellen der Routen. Wir verdienten viel Geld. Eines Tages verlangte er 25. Ich gab sie ihm. Dann forderte er 30. Und da sagten sie nein. Was sollte ich anderes tun? Ich hatte hohe Steuern zu zahlen und auch die Plattenfirma verlangte ihren Anteil. Und Yannick? Drohte mir. Er werde zu seinem Geld kommen. Er schrie es immer wieder. Danach muss er die Sache mit Seattle vereinbart haben. Wie denn? Das war kein Planungsfehler? Das war eine Teufelei. Kennen Sie das Märchen vom Schatten? Der Schatten wollte Herr sein. Von Seattle erfuhr ich erst 3 Tage danach, durch Zufall. Ja, wichtige Dinge erfährt man meist durch Zufall. Ich bestellte Yannick in meine Wohnung. Ich stellte ihn zur Rede und er schrie mir seinen Hass ins Gesicht. Ich begriff zum ersten Mal, dass unsere erfolgreichen gemeinsamen Jahre für ihn eine Kette von Demütigungen waren. Und er gestand mir... Sprechen Sie weiter. Ich kann nicht. Betsy. Ja, sie stand auf seiner Seite. Ich habe ihm gesagt, dass er sie nie bekommen würde. Bei Betsy habe ich ihm gesagt, bei Betsy verzichte ich auf seine Fähigkeiten als Double. Er stürzte sich auf mich und ich stieß ihn mit aller Kraft zurück. Er fiel gegen die Etagere, auf der hoch oben die chinesische Vase stand. Ich sah sie kippen und dann unendlich langsam herabstürzen. Lautlos. Er war sofort tot. Trinken Sie einen Schluck. Ich war wie von Sinn. Ich hatte einen Menschen umgebracht. Aber... Doch. Ich lief davon irgendwo hin. Am anderen Tag las ich in einer Zeitung, T.T. in seiner Wohnung ermordet, vom Mörder keine Spur. Ich, verstehen Sie, ich war also tot. Nur das begriff ich. Niemand würde nach mir fahnden. Mein nächster Gedanke war Betsy. Doch Sie hatte der Schock stumm gemacht. Entnahmen Sie das auch der Presse? Ja, ich fühlte mich gerettet. Es war wie ein Rausch, bis ich begriff, in Yannick hatte ich mich selbst getötet. Er war als T.T. gestorben, aber ich war das Double für seinen Tod. Weh mir, wenn ich meine Identität zurückholen wollte. Der Rest ist schnell gesagt. Ich fand dieses Haus, es war meine Zuflucht, aber es ist meine Falle. Es gibt einen Ausweg. Na, Sie scherzen. Ich scherze nie. Der Ausweg heißt, Sie müssen wieder lebendig werden. Eine bessere Idee haben Sie nicht? Eine gute Idee reicht. Also, nicht Sie haben diesen Yannick zu Ihrem Doppelgänger gemacht. Es war eine Bande, ein Syndikat. Als Sie aussteigen wollten, drohte man, Sie aus dem Wege zu räumen. Am 3. Mai drang Yannick mit seinen Leuten in Ihre Wohnung ein. Aber es kam anders als gedacht. Im Handgemenge kam der andere T.T. ums Leben, nicht durch ihre Schuld. Seine Helfer fesselten sie, schleppten sie ins Auto und versteckten sie, aus Angst vor einem Zeugen, aber auch in der Hoffnung auf ein Lösegeld. Es hat 4 Monate gedauert, bis Sie freikommen konnten. Wie? Das überlasse ich Ihrer Fantasie. Wie viel verlangen Sie für Ihre Idee? 50 von 100. Die Hälfte des Honorars für ein ganzes Leben, das ist kein schlechtes Geschäft. Mir waren schon 30 zu viel. Diesmal haben Sie keine Wahl. Aber trösten Sie sich. Sie können Ihre Story verkaufen und Sie werden gefragt sein wie nie zuvor. Ohne Jannik und ohne Betsy. Der Preis ist hoch. Sie waren Polizist? Ich war ein guter Polizist. Man hätte mich nicht feuern dürfen. Also geht es auch um Rache. Wie sind Sie eigentlich auf meine Spur gekommen? 6 Wochen nach Ihrer Beisetzung stieß ich auf das Konzert in Seattle. Ich informierte die Sonderkommission und äußerte die Vermutung, dass der Tote nicht Titi gewesen sein müsse. Man wies mich ab. Ich beschwerte mich. Man nahm mich aus der Kommission. Ich schrieb an den Polizeipräsidenten. Der suspendierte mich vom Dienst. Auch Western Recording hielt nichts von meiner Idee. Der Plattenverkauf lief auf vollen Touren, da hätte ein lebender Titi nur gestört. Und wie haben Sie mich hier entdeckt? Durch Zufall. Vor 9 Jahren hatte sich Titi in Baltimore von Patterson & Sons eine Tischlerwerkstatt einrichten lassen. Vor 2 Monaten bestellte ein gewisser Ted Taylor, hunderte Kilometer entfernt, fast die gleiche Einrichtung. Das war wie eine frische Fährte. Mhm. Sie sind wirklich ein guter Polizist, Patty. Haben Sie keine Angst, ich könnte Sie betrügen? Alles, was ich weiß, liegt bei meinem Anwalt im Safe. Dort liegt es sicher und jederzeit abrufbar. Die Schlinge. Ich verstehe. Ich ziehe sie nur zu, falls... Aber das wird sicher nicht nötig sein. Titi. Weh mir, wenn Polizisten zu Erpressern werden. Eine traurige Entwicklung. Kommt natürlich nur in Amerika vor. Das war also das Hörspiel Die Schlinge. Ein Kriminalhörspiel von Alice Mangold mit Gerd Grasse und Walter Niklaus. Schnitt Wenke Decker, Dramaturgie Hans Bräunlich, Ton Jürgen Meinl, Regie Detlef Kurzweg. Eine Produktion vom Funkhaus Berlin 1990. Auch wenn Sie nicht im Showbusiness tätig und von Profitmaximierung besessen sind, vielleicht haben Sie schon mal davon geträumt, sich aus dem Staub zu machen, alles zu verlassen, keine Verantwortung mehr für irgendetwas oder irgendwen tragen zu müssen? Haben Sie daran gedacht, wie schön es wäre, ein Klon von Ihnen, eine Doppelgängerin oder ein Doppelgänger, würde durch die Tür kommen und einfach Ihre Rolle übernehmen? Und Sie würden einfach mal eine kurze Pause von Ihrem eigenen Leben haben. Wissen Sie, dass es auf der Erde unter den 7,6 Milliarden Erdenbürgern angeblich 7 Menschen gibt, die Ihnen aufs Haar ähneln? Und dass es sogar eine App gibt, mit der Sie diese 7 Doppelgänger finden könnten? Vielleicht hat Sie das Stück auf Gedanken gebracht. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viel Spaß dabei. Und bitte vergessen Sie nicht, mit Ihrem Ebenbild gleich vorneweg die Formalitäten zu klären. Das spart sicherlich Ärger und schont Ihre chinesischen Vasen. Aber eigentlich wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihr Leben gerne leben, in das Sie ganz genau passen und dass Sie Nerven wie Drahtseile haben, denn die brauchen Sie jetzt. Wir haben wieder ein Duo. Wieder fabelhafte Schauspieler, Stefan Wigger und Hans-Helmut Dicko. Später kommt noch Harald Holger dazu. Und es geht um Rache. So viel sei hier schon verraten. Wer sind Sie? Bleiben Sie ganz ruhig, Mr. Summerfield. Ganz ruhig. Was wollen Sie? Wie kommen Sie denn hier herein? Mein Name ist Redwood. Das sagt Ihnen nichts, was? Natürlich nicht. Nein, nicht das Geringste. Was wollen Sie? Ich frage nochmals. Wenn Sie vielleicht nach Geld suchen, bitte sehr. Sie werden allerdings wenig Glück haben, verdammt wenig. Mr. Summerfield, Sie besitzen einen sehr teuren Wagen, nicht wahr? Einen Bentley 8, Baujahr 84. Ich? Ja, ja, Sie. Nein. Nein? Hören Sie, Sie dürfen mich nicht irritieren, Mr. Summerfield. Also, ich besaß einen Bentley, ja. Ich habe ihn aber verkauft, kürzlich. Ah ja, und wann genau? Also hören Sie dieses Herumfuchteln mit der Pistole, das irritiert mich. Oh, tut mir leid. Ja, dann nehmen Sie doch das Ding weg. Nochmal, was wollen Sie denn? Wenn Sie diesen Bentley wollen, der ist verkauft. Ja, vor 14 Tagen. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Ich meine, finanziell, lieber. Sie fuhren mit diesem Bentley am 3. August auf den Tag vor 5 Wochen auf der Straße nach Trowbridge in der Höhe der... Ja, das mag sein. Ich fuhr damals Tag für Tag nach Trowbridge. Ah, ja, ja. Tag für Tag. Genau um 9.17 Uhr? Ja, und? Fuhren Sie etwa nicht? Saß vielleicht eine Frau am Steuer? Nein, ich bin ja nicht verheiratet. Ja, ich weiß. Warum fragen Sie dann? Mich interessieren Ihre Reaktionen. Sie also saßen am Steuer dieses Bentley an diesem Tag um 9.17 Uhr. Ich möchte jetzt endlich wissen, was Sie eigentlich wollen. Und was die Pistole da bedeutet. Und wieso Sie gewaltsam in mein Haus eingedrungen sind. Um Sie zu töten. Was? Um Sie zu töten. Besser vielleicht, Sie zu richten. Ach. Das Urteil an Ihnen zu vollstrecken, das Sie verdient haben. Ich werde Sie mit dieser Pistole erschießen, Mr. Summerfield. Sind Sie verrückt? Falls Sie noch irgendetwas zu ordnen haben, ich gebe Ihnen 3 Minuten. Was habe ich denn getan? Sie wissen es nicht? Nein! Nein, ich weiß nichts. Und ich kenne Sie auch nicht. Wir sind uns doch nie begegnet. Oh, oh doch. Doch? Ja, also, hören Sie, was verlangen Sie? Was? Dann nennen Sie mir doch die Summe. Dann werde ich sie doch irgendwie beschaffen. Ich meine. Wir sind uns am 3. August... um 9.17 Uhr begegnet. Was, auf der Straße nach... Ja, nach Trowbridge. Ja, und was habe ich getan? Sie haben meinen Perro überfahren. Was habe ich? Rücksichtslos. Verantwortungslos, Mr. Summerfield. Sie überschritten die Geschwindigkeitsbegrenzung um wenigstens das Doppelte. Also... Wen soll ich überfahren haben? Hören Sie zu, das ist doch reiner Unsinn. Ich habe niemanden überfahren. Davon müsste ich ja irgendwas wissen. Aber Sie nannten einen Namen? Meinen Perro. Ihr Perro ist Spanisch, das heißt Hund. Ja, wie? Ich soll einen Sie Hund... Sie haben meinen Hund Perro überfahren. Mit Ihrem Bentley. Ach so. Ach so. Nun ja. Ja, das tut mir leid. Nein, das tut Ihnen nicht leid. Also ich schwöre Ihnen bei meiner Seele, falls überhaupt, dann hätte ich es doch merken müssen, dass mir irgend so ein Hund da... Irgend so ein Hund? Also ja, ist schon gut. Beruhigen Sie sich doch bitte. Ja, es mag sein. War das denn ein wertvoller Hund? Dann werde ich versuchen, den Schaden zu ersetzen. Hören Sie. Perro ist nicht zu ersetzen. Durch nichts. Ja. Nein, durch gar nichts. Er war kein gewöhnlicher Hund. Er war mein bester Freund. Wir verstanden uns. Klug war er und treu, rückhaltlos treu. Ein Hund von hohem Verstand und großer Seele. Ich konnte mich mit ihm unterhalten. Ja, so wie jetzt mit Ihnen, nur auf einer weitaus anderen, höheren, menschlicheren Ebene. Ah ja, ja, ja. Nun ja, das versteht sie hier. Ja, aber ich meine, Sie können mich doch nicht wegen eines Hundes... Nein? Ja, natürlich nicht! Das wäre ja Mord. Was haben Sie denn getan? Dann nehmen Sie doch die Pistole weg. Die könnte doch losgehen. Ja. Mister, ich erkläre nochmals. Ich bin mir dieses Vorfalls nicht bewusst. Aber auch nicht im geringsten, Mister. Nicht bewusst? Nein, nein. Und warum haben Sie Ihren Wagen verkauft? Mein Gott. Ja, weil ich pleite bin. Ah ja. Oder um alle Spuren zu verwischen. Was denn für Spuren? Ist doch lächerlich. Nehmen Sie doch bitte Vernunft an. Wenn man einen Hund überfährt, wenn man davon also Kenntnis nimmt, dann setzt man sich doch mit dem Hundehalter auseinander. Und vorausgesetzt, dass kein schuldhaftes Verhalten von Seiten des Besitzers vorliegt. Das habe ich erwartet. Was? Was Sie da sagen. Der Ermordete ist schuldig. Ach, das... Sie wollen Perro die Schuld an seinem Tod zuschieben. Genau das traute ich Ihnen zu, als ich Sie ausfindig gemacht hatte und als ich Sie das erste Mal sah. Von dem ist nichts zu erwarten, sagte ich mir. Weder Einsicht noch Reue. Der ist es gewohnt, über Leichen zu gehen. Bleiben Sie doch sachlich. Sie fragten schon einmal, ob ich verrückt sei. Und wenn schon... Ja, ich meine... Ja, war es denn... War es ein großer Hund? Bei einem Hund kommt es nicht auf die äußere Größe an. Einstein war auch nicht besonders groß. Mein Perro war klein. Ah ja, ja. Ein Chihuahua. Ein Chihuahua. Was? Das habe ich nie gehört. Ja, und wie schreibt sich das? C-H-I. Warten Sie, ich schreibe es Ihnen auf. So. Ja, gut. Ah ja, ja. Ja, und er war also sehr klein. Ja, aber um alles in der Welt, wenn er tatsächlich so klein war, wie kann ich denn dann in meinem großen Wagen ihn gesehen? Ich meine, wenn er zufällig da unter die Räder gekommen ist. Zufällig? Na, was denn sonst? Perro und ich schickten uns an, die Straße zu überqueren. Ja, und? Plötzlich ein Bentley. Reifen quietschten. Der Wagen schleuderte und erfasste Perro mit dem rechten Hinterrad. Perro starb qualvoll in meinen Armen. Mister, ich möchte nochmals betonen, wie leid mir das tut. Ja, ein Chihuahua. Ja, ja, sicher. Aber dann kommen wir doch zum Geschäftlichen. Ich meine, gut, vielleicht 100 Pfund. Geben Sie sich keine Mühe. Ja, bei wem soll ich denn schwören, dass ich mir wirklich keinerlei Schuld bewusst bin? Mein Entschluss steht fest. Mr. Summerfield, machen Sie sich bereit. Also gut, 100 Pfund und, ja, gut, einen Marmorgrabstein. Den hat Perro von mir schon bekommen. Ja, wollen Sie mich kaltblütig beseitigen? Glauben Sie denn, das hätte keine Folgen für Sie? Folgen? Was für Folgen? Lebenslänglich. Sie kommen lebenslänglich hinter Gitter. Ihretwegen? Ja, wenn Sie mich umbringen. Lebenslänglich. Eines primitiven Hundemörders wegen. Dass ich nicht lache. Sie sind ja tatsächlich übergeschnappt. Man wird sie verhaften und verurteilen. Man wird sie lebenslänglich einsperren. Das wird man nicht. Man wird. Da gibt es keine mildernden Umstände in diesem Fall. Ein Hund. Perro! Ja, ja, ja, ja, ich weiß. Ja, es ist gut, dass ich Sie beseitige. Sie zeigen ja überhaupt keine Spur von Reue. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Verschwinden Sie. Sie gehören ja in Perro. Eine Anstalt, Sie. Perro quälte sich. Über eine halbe Stunde, ehe er ausgelitten hatte. Über 30 Minuten. Sie werden Ihr ganzes Leben hinter Gittern verbringen, bei primitivster Beschäftigung, und das alles wegen eines Hundes, den man sich an jeder Straßenecke neu kaufen nicht kann. Perro. Nein, nicht Perro. Er war einmalig. Ich hatte gerade damit begonnen, Sie werden es nicht glauben, ihn sprechen zu lehren. Einen Hund, das Sprechen? Ja. Mister, suchen Sie doch vielleicht einen Psychiater. Ich habe mir auch überlegt, wie kann ich Sie Ihrer gerechten Strafe zuführen, ohne dass ich selbst die Rechtsfindung hier in England... Sehen Sie, man ist doch heute ziemlich weit, was die Heilung psychischer Krankheiten... liegt nach wie vor im Argen. Ich stimme Ihnen zu, dass man mich möglicherweise lebenslänglich, wenn ich Sie so einfach über den Haufen schieße, eben ohne jene gründliche Vorbereitung, wie ich Sie getroffen habe. Hören Sie, Mr. Summerfield, 3 Tage benötigte ich, um den Täter ausfindig zu machen. Etwas mehr als 4 Wochen, um mich so gegen ungerechte Urteilssprüche abzusichern, dass sie erst gar nicht gefällt werden. Was wollen Sie denn nun wieder damit sagen? Dass ich Sie nun völlig risikolos beseitigen kann und so, wie Sie es verdient haben. Das ist nicht zu fassen. Sie dringen hier in meine Wohnung ein. Sie wollen mich niederschießen. Und Sie glauben im Ernst, man käme nicht hinter Ihre Schliche, gleichgültig wie die aussehen? Richtig. Ja, das glaubte schon so mancher Verbrecher. Mancher Mörder. Tja. Man wird alles tun, um den Mörder zu finden, und man findet sie. Ich weiß. Und trotzdem geben Sie sich der Hoffnung hin, dass... Ich bin dessen sogar gewiss. Dass man Sie nicht des Mörders überführt? Ja, weil man nicht will. Ja, wieso will man ausgerechnet Sie nicht des Mordes überführen? Weil ich den Leuten bisher derart auf die Nerven fiel. Die werden sich weigern. Ach, die werden sich weigern, Sie des Mordes an mir zu überführen? Ich werde hingehen, nachdem ich das hier erledigt habe, und werde mich des Mordes an Ihnen bezichtigen. Wie? Sie selbst? Aha. Ach, und Sie werden ein Geständnis ablegen auf der Polizei? Auf dem Hauptkommissariat. Ich werde sagen... Ich habe diesen Mr. Summerfield umgebracht. Ah ja, ja. Man wird mich hinauswerfen. Sie hinauswerfen? Ja. Ach so, das Hauptkommissariat wirft einen geständigen Mörder hinaus. Nein, nein, nicht jeden. Mich. Ja. Weshalb denn ausgerechnet Sie? Wer sind Sie denn? Redwood. Mein Name ist Redwood. Ja, ich... Ein Name, der Ihnen nichts sagt, umso mehr den Beamten des Hauptkommissariats. Mein lieber Mr. Redwood, wer Sie auch sein mögen bei den Ermittlungen in einem Mordfall, da lässt die Polizei jede Rücksichtnahme fallen. Sagen Sie doch, wieso wirft man Sie hinaus? Weil ich mich die letzten 4 Wochen auf dem Hauptkommissariat unbeliebt gemacht habe. Ja, umso mehr wird man sich freuen, wenn man endlich Gelegenheit findet. Und dazu noch durch ein Geständnis. Ach, unbeliebt? Wodurch denn? Ich habe überlegt. Und dann ging ich an Perros Grab. Ich führte mit ihm Gespräche. Mit dem toten Hund. Mit seiner armen kleinen Seele, die keine Ruhe findet, ehe sein Tod nicht gerecht ist. Ah ja. Ich kaufte ihn. Da war er nicht größer als eine Maus, ohne mir zu schmeicheln. Er avanciert zum glücklichsten kleinen Hund weit und breit, dank meiner Pflege. Wir liebten uns. Oh Gott. Ja. Ich stand vor seinem Grab, versetzte mich in seine kleine, umherirrende Seele. Und da kam mir die Erleuchtung. Sie kam mir durch ihn, durch Perro. Denn selbstverständlich konnte gerade er am wenigsten daran interessiert sein, mich, indem ich seinen schrecklichen Tod rächte, deshalb hinter Gefängnismauern zeitlebens verschwinden zu sehen. Wer hätte dann sein kleines Grab gepflegt und wöchentlich frische Blumen? Natürlich, ja. Und welche Erleuchtung kam Ihnen dabei? Wie es denn unmöglich sein könnte, einen, ich gebe zu, Mord zu begehen, ohne dafür die Unbequemlichkeit einer selbst bei mildernden Umständen langjährigen Inhaftierung auf sich zu nehmen. Ah ja, bei vollem Geständnis. Ja, Sie. Nein, Sie können nicht bei Verstand sein. Glauben Sie? Passen Sie auf. 4 Tage nach Perros Ermordung, 1 Tag nachdem ich Sie ausfindig gemacht hatte, beschuldigte ich mich auf unserem Hauptkommissariat aller in unserer Stadt seither begangenen Verbrechen, Einbrüche, Diebstähle, kurz aller Delikte, die öffentlich bekannt wurden. Alle Delikte? Da war der Einbruch in die Landwirtschaftskammer. 3 Pfund ließ der Dieb mitgehen, weil mehr nicht vorhanden war. Ich las davon beim Frühstück im Southern Evening Echo, eilte zum Hauptkommissariat und stellte mich. Indem Sie behaupteten, Sie hätten diesen Einbruch. Sie können sich vorstellen, wie überrascht und vor allem glücklich man war, derart schnell die Aufklärung bis 2 Stunden später der wahre Täter anhand der vorgefundenen Fingerabdrücke einwandfrei überführt wurde. Man ermahnte mich und schickte mich nach Hause. 24 Stunden später bezichtigte ich mich des Autounfalls, bei dem eine der teuren Lampen vor der Kathedrale beschädigt wurde. Der Fahrer beging Fahrerflucht. Man stellte allerdings rasch fest, dass ich weder ein Auto noch einen Führerschein besitze. Wiederum wurde ich ermahnt. Und nach Hause geschickt. 2 Stunden später sprach ich erneut im Hauptkommissariat vor. Diesmal handelte es sich um einen Fahrraddiebstahl. Nun begegnete man mir schon mit einigem Misstrauen. Sie können sich vorstellen, mit welcher Skepsis und schließlich mit welcher Empörung man alle weiteren Selbstbeschuldigungen meinerseits... Alle weiteren? Ja, ich nahm jedes Delikt auf mich. Vor 2 Wochen sogar 3 auf einmal. Ah ja, 3. Erstens den allerdings missglückten Überfall auf die London Bank, bei dem der Täter einen Streifschuss am Oberarm erhielt, den ich natürlich nicht vorzuweisen vermochte. Den Streifschuss. Zweitens die Zertrümmerung einer Fensterscheibe im Kreuzgang in der Nähe des achteckigen Kapitelhauses, was jedoch, wie sich einwandfrei herausstellte, als Folge des Überschallknalles eines tieffliegenden Düsenjägers. Und endlich die Beschmutzung der Falkett-Statue. Dafür behielt man mich 24 Stunden in der recht unbequemen Zelle des Hauptkommissariats, bis ein bekannter Stadtstreicher sich dieser verwerflichen Tat im Obdachlosenasyl... Auf, Sie sind ja irrsinnig. Ja, ist das schon Irrsinn, hat es doch Methode. Ja, selbst des Diebstahls von 217 Hühnern in der Roberts Farm bei Winchester beschuldigte ich mich unverzüglich, als ich davon bei meiner gewohnten Morgenlektüre im Echo las. Ja, Hühnerdiebstahl. Es war das erste Mal, dass man mich ziemlich unsanft, eigentlich mit Gewalt, aus dem Hauptkommissariat entfernte. Die Beamten hatten bis dahin doch einige Geduld mit mir geübt. Britische Polizisten, das muss man ihnen lassen, sind die geduldigsten der Welt. Nach meiner Erfahrung. Ja, nach Ihrer Erfahrung. Ja. Man ist Käuze ganz offenbar gewöhnt. Und Sie glauben, dass mit solchen absurden Tricks... Ganz und gar verschnupfte ich Sie, als ich vorgestern... Ich las das wiederum in der Zeitung, nämlich ein arbeitsloser Maschinenschlosser habe seine Frau derart verprügelt, dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben musste, in das Hauptkommissariat eilte und wie gewohnt alle Schuld auf mich nahm. Indem Sie behaupteten... Ja, die Frau verprügelt zu haben, richtig. Ja. Der anwesende Inspektor vermochte mich nur mit Mühe vor den tätlichen Angriffen des Ehemannes zu bewahren. Die Schrammen hier im Gesicht stammen von ihm. Offenbar wollte man mir insofern eine handgreifliche Lehre erteilen, indem man den inhaftierten Ehemann nur recht lustlos zurückhielt. Ein solcher Eindruck jedenfalls drängte sich mir auf. Als er sie verprügeln wollte. Der ich darauf bestand, seine Frau verprügelt zu haben. Verständlich, es war sein Privileg. Ja. Nach alledem wird es schwer sein, morgen oder übermorgen, dann, wenn der Mord an Ihnen im Echo steht, überhaupt Zutritt auf dem Hauptkommissariat zu erhalten, so werde ich wohl oder übel den Hintereingang benutzen müssen. Auch das observierte ich bereits. Sehen Sie, mein Bestreben muss es ja sein, ungehindert bis zum diensthabenden Inspektor vorzudringen. Also bevor mich die Konstable abfangen. Stellen Sie sich vor, zu Ihnen kommt morgens pünktlich wie die Milch der permanente, sich selbst für alle Verbrechen des Vortages Beschuldigende. Ja, aber dennoch in diesem Fall. Bei Mord? Nein, geben Sie sich doch keinerlei Hoffnung hin. Oh nein. Verstehen Sie, die Beamten sind ja verpflichtet, durch ihren Eid jeder auch noch so unsinnigen Spur nachzugehen. Die meinige überschritt schon längst jede zumutbare Unsinnigkeit, Mr. Summerfield. Aber hören Sie doch... Vielleicht wird man irgendeinen armen Unschuldigen, einen zufällig, wie auch immer in Verdacht geratenen, vor die Schranken des Gerichts bringen. Das ist möglich. Mich jedenfalls wird man ausklammern. Gleichgültig, welche Spuren ich hier hinterlassen sollte. Schauen Sie mal, diese Handschuhe hier verhindern Fingerabdrücke. Meine Schuhe, meine Kleidung. Ich werde alles verbrennen. Auch das ist vorbereitet. Kleinigkeiten, die in der Tat gefährlich werden könnten, selbst für mich. Und diese Pistole hier, sie versinkt gleich nachher in den Fluten des Eben. Schock, du mieser Lump. Dann kratzt dir doch deinen verlausten Drecksköter wieder aus der Erde raus. Er ist weg. Auch das, Mr. Summerfield, habe ich einkalkuliert, dass Ihnen die Nerven durchgehen. Jetzt ist er schon bei ihm. Bei meinem Perro. Dem armen, kleinen Chihuahua. Guten Morgen, Herr Inspektor. Sie? Ich habe eine Aussage. Wie kommen Sie hier herein? Wer hat Sie... das war nicht weiter schwierig. Wer hat Sie zu mir durchgelassen? Raus! Inspektor! Raus mit Ihnen! Das, was ich zum Mordfall Summerfield aussagen möchte... Zum Mordfall Summerfield? Natürlich, das geht zu weit. Das lasse ich mir nicht Inspektor, mehr bieten. Ich bin der Mörder. Ich habe Summerfield erschossen. Sonst niemand. Ich möchte ein volles Geständnis ablegen. Sie, der Sie Ehefrauen anstelle Ihrer Männer verprügeln. Sie, der Sie Hühner stehlen. Fahrräder, Fensterscheiben einschlagen, Denkmäler beschmutzen. Ich lasse Sie einsperren wegen Verdunkelung eines Kapitalverbrechens und Behinderung der Polizeiarbeit in einem Mordfall. Hinaus mit Ihnen! Raus! Sie müssen raus. Mich anhören! Ich denke nicht daran! Es ist Ihre Pflicht! Pflicht? Nichts werde ich! Auf der Stelle verschwinden Sie! Und wenn Sie sich hier noch ein einziges Mal, hören Sie, Redwood, ganz im Vertrauen, noch ein einziges Mal, dann prügele ich Sie windelweich mit diesen Händen und es wird mir eine Freude sein. Aber ich habe doch Mr. Summerfield... Was war das? Ach, das ist nichts weiter hier in meiner Tasche. Perdo. Er heißt Perdo, 8 Wochen alt. Hab ihn mir gerade gekauft. Perdo? Das ist Spanisch, bedeutet Hund. Aha, sind Sie sicher, dass das tatsächlich ein Hund und keine Ratte ist? Ratte? Also hören Sie, das ist unerhört, Ratte. Eine seltene, dazu kostbare Rasse. Ach ja, nun weg mit Ihnen. Aus meinen Augen. Ein Chihuahua, Inspektor. Nie gehört. Chihuahua. Ein ziemlich komplizierter Name, Chihuahua. So genannt nach einer mexikanischen Stadt, wo diese kleinen Kerlchen zum ersten Mal gezüchtet wurden. Sie sind ungemein klug, Herr Inspektor. Ich möchte fast sagen, hochintelligent. Vorausgesetzt natürlich, dass sie in gute Hände gelangen. Interessant. Wie schreibt man denn das? Chihuahua? Ja, Chihuahua. Warten Sie, ich schreibe es Ihnen auf. Haben Sie etwas? Ja, hier, bitte sehr. Danke. Chihuahua. Bitte sehr. Chihuahua. Danke. Und Sie bleiben bei Ihrem Mordgeständnis, Mr. Redwood? Diesen Summerfield ermordet zu haben? Ja, selbstverständlich, Herr Inspektor. Gut. Und nun werden Sie staunen. Constable Smith, ein paar Handschellen. Aber schnell! Inspektor, Sie wollen mich doch nicht festnehmen. Und ob ich das will. Aber wieso? Aufgrund Ihres vollen Geständnisses und dieser Zeitung, die wir bei dem Ermordeten fanden. Sehen Sie selbst, Mr. Redwood. Chi Hua Hua, hier auf dem Zeitungsrand. Und wir fragten uns natürlich, wer das wohl geschrieben haben könnte. Und hier Chi Hua Hua, wie Sie es gerade auf meine Bitte hingeschrieben haben. Der vereidigte Schriftsachverständige wird die augenfällige Übereinstimmung wohl bestätigen. Den Rest werden wir zu recherchieren wissen, worauf Sie sich verlassen können. Das war Perro, ein Kriminalhörspiel von Wolfgang Altendorf in der Regie von Hans-Jürgen Ott, eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1986. Bisher haben es einige Hunde in die Literatur geschafft. Spaniels, Möpse, Bernhardiner sind Ihnen vielleicht noch in Erinnerung, aber noch war kein Chihuahua dabei. Das ist also eine Premiere, die wir mit unserem Perro und seinem leise quietschenden Nachfolger erleben. Der Name Chihuahua sagt Ihnen gar nichts. Es sind die kleinsten Hunde der Welt, allerdings mit dem proportionalen größten Hirn und riesigen Kulleraugen. Und in den letzten Jahren werden sie gerne neben der Handtasche als schmuckes Accessoire von Möchtegern oder tatsächlichen Promis getragen. Berühmt ist Paris Hiltons Hündchen Tinkerbell, das mit zarten 14 Jahren vor Kummer starb. Paris hatte sie zu ihrer Mutter abgeschoben. Der Rachefeldzug von Perros Herrchen war irgendwie verständlich. Leicht fühlte man sich an David gegen Goliath erinnert und wünschte sich wenigstens Einsicht seitens des Mörders von Perro. Nur zu dumm, dass Mr. Redwood doofer gewesen ist als sein Hund und als die Polizei erlaubt. Das war's von uns für heute Abend. Ich hoffe, Sie hatten Freude an unserer Krimi-Auswahl und bleiben uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrer Clarisse Gosset.